Wir schaffen das irgendwie, keine Frage. Geistige und kulturelle Flexibilität sind das größte Talent des Homo sapiens. Trotzdem ist das der Grund, warum uns immer wieder das Gefühl plagt, mit dem Leben könne es doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Wir leben in einer Welt, die völlig anders ist als jene, an die wir uns evolutionär angepasst haben. Das wiederum zwang die Menschen zu immer neuen kulturellen Adaptionen. Nicht selten liefen diese ihrer biologischen Natur zuwider, weshalb es religiöser, philosophischer oder gesetzlicher Vorschriften bedurfte, die das Funktionieren der Individuen in einem ihnen eigentlich widerstrebenden Umfeld sicherstellen sollten. Die Folge? Das Unbehagen in der Kultur. Unsere Reflexe gegen die neuartigen, oft wenig menschenfreundlichen Lebensumstände sind ganz natürlichen Ursprungs. Der große Vorwurf an die meisten der großen Denker lautet also, sie schoben den Menschen die Schuld an der Bredouille in die Schuhe. Sie übertrumpften sich, Regularien aufzustellen und klagten uns als sündig oder moralisch verwerflich, auf jeden Fall als bestrafenswert an, sollten wir diese nicht einhalten. Sie begründeten damit die Notwendigkeit einer starken Hand, welche die Menschen unter Kontrolle halten und bei Bedarf auch züchtigen soll. Sie lieferten uns der Herrschaft aus, legitimierten Unterdrückung und beriefen sich dabei mit Vorliebe auf göttliche Vorgaben. Doch wir sind nicht schuld an der Misere. Bei den Gefühlen des Widerstrebens, der Entfremdung oder der Frage nach dem Sinn handelt es sich um normale Reaktionen. Wir sollten sie ernst nehmen, insbesondere wenn wir die Welt endlich menschengemäßer gestalten wollen. Dafür müssen wir uns endlich selbst verstehen und erkennen, wie wir in die Malaise geraten sind.